besitzt. Wie dem Schenkel schön kneift, wo es schwitzt. Ein Blick von hinten und der Geist wird erhitzt. Hier gibt es Töpfchen für Erfroß und Herr. Maurice, ich zeig euch noch mehr. Mein Lieblingsstück, Miss Gigi Fantan. Nimm mich als Pin-up, ich blas dir den Marsch. Gekreuzigt im Spind mit ner Nadel im Arsch. Wenn du mich kriegst, ja, dann kriegst du Six Large. Ich setz dir die Nacht in Flammen, Jerry. Kauf Tickets jetzt oder nie. Der Superhauptpreis ist sie. Fleisch ist nichts wert in Saigon. Wie oft bin ich hier schon stoned, mit ner Nutte erwacht. Doch irgendwie hab mir Spaß gemacht. Okay, Boys, macht Platz für was Frisches aus dem Dschungel. Kim. Ich bin erst 17 und neu hier seit heut. Das Dorf, wo ich herkomm, so unendlich weit. All diese Mädchen sind hübsch und gescheit. Doch ich weiß, ich hab ein Herz wie das Meer. Von tausend Träumen so schwer. Oh, Jesus, John, wer ist sie? Die Schlinge wirkt schon am Hals. Ist eine Woche ein Tag oder wann ist der Schluss? Gibt's mehr viel Zeit für Genuss? Einmal noch jedenfalls. Heute Nacht verstehen sich du und ich und ganz Saigon. Vergiss die Nacht der Angst, vergiss mal den Getcon. Nini, Gigi, die Welt und die Bon. Erstmal will ich ein Bier und danach Miss Saigon. Ivan! Lass mich in Ruhe. Hilf mir bitte. Ich brauch deinen Scheiß nicht. Du Arschloch. Du Schnappschwanz. Hey, setz dich hin. Ich will erst ein Bier.